Oh, mich zieht's nach einem fernen Lande, wo die schlanke Tropenpalme prangt. In Brasilien am Rio Grande werden Kaffeesackschmeißer verlangt. Es gibt zu viel Kaffee auf der Welt und darum Prozentner zu wenig Geld. Drum wird, so will es das Weltgewissen, die halbe Ernte ins Wasser geschmissen. Immerhin, mein Junge, das hat einen Sinn, mein Junge. Da steckt was hinter, mein Junge. Das wird ein Winter, mein Junge. Ich sag allen feiernden Familien, Marsch, Marsch nach Hamburg in den ersten besten Kahn. Auf nach Brasilien und drin mit dem Mokka in den Ozean. Und hat der Menschenhai am Rio Grande an seinem nassen Kaffee profitiert, werden wir aus diesem reichen Lande gleich nach Kanada exportiert. Es gibt zu viel Weizen auf der Welt und darum pro Tonne zu wenig Geld. Die Nahrung könnte zu billig sein, drum muss der Weizen ins Feuer rein. Immerhin, mein Junge, das hat einen Sinn, mein Junge. Da steckt was hinter, mein Junge. Das wird ein Winter, mein Junge. Proleten, packt eure Habe. Die reiche Ernte hat uns die Preise verhunzt. Brotfrucht ist Teufelsgabe. Drum rinnt mit die Schrippen in die Feuersbrunst. Sie werfen den Weizen ins Feuer, sie werfen den Kaffee ins Meer. Und wann werfen die Säckeschmeißer die fetten Räuber hinterher? Siehst du, das hat einen Sinn, mein Junge. Siehst du, das wird ein Winter, mein Junge. Wie er in deinem Leben nie wiederkehrt.